Es war einmal ein Bube, der war ziemlich stramm. Die Strammheit erlangte er, indem er in den Wald ging. Im Wald fand er einen Storch, der stramm war. Als er ihn aufhob, wurde er stramm wie der Storch. Als der stramme Bube einen Feind besiegen wollte, hat er ihn gleich zweimal umgebracht und der Feind fuhr den Kopf. Als der stramme Bube einen Feind besiegen wollte, hat er ihn gleich zweimal umgebracht und der Feind fuhr den Buben sind immer stramm, stramme Buben sind nie mehr stramm. Und stramme Buben bleiben für immer stramm, denn stramme Buben sind stramm. Stramme Buben sind immer stramm, stramme Buben sind nie mehr stramm. Und stramme Buben bleiben für immer stramm, denn stramme Buben sind stramm. Stramme Buben sind immer stramm, stramme Buben sind nie mehr stramm. Und stramme Buben bleiben für immer stramm, denn stramme Buben sind stramm. Stramme Buben sind immer stramm, stramme Buben sind nie mehr stramm. Und stramme Buben bleiben für immer stramm, denn stramme Buben sind stramm. Stramme Buben sind stramm, stramme Buben Buben sind im Meerschramm. Stramme Buben sind nie und stramme Buben bleiben für immer stramm. Denn stramme Buben sind stramm. Ist strammer als du.